ein langer, weiter Weg. Auch davor haben wir alles überlegt. Das war, weiß Gott, nicht einfach. Doch es war dann dennoch echt okay. War es Schicksal oder vielleicht nicht? War es Bestimmung, Zufall oder Pflicht? Wir schauen zurück und finden dort auch unsere größte Zuversicht. All das, was alles vor uns liegt und all das, was uns die Nächte nimmt, werden manches niemals akzeptieren und deshalb weiter rebellieren. Weil man bei uns an eine Sache glaubt, an die Wahrheit hinter Schall und Rauch und Staub. Haben ihn gewählt, mit Herz gelebt, den Weg, den kein Verlierer geht. Doch keine Angst, hab keine, keine Angst, hab keine. Niemand ist hier alleine, irgendwer wird bei dir sein. Keine Angst, hab keine, keine Angst, hab keine. Niemand ist hier alleine, wir sind da. Komm, komm, komm, komm mit uns. Vieles, was das Leben mit sich bringt, das wie Sand durch deine Hände rinnt, gib Kraft, hau dich auch auf die Knie, hängt auf der bitteren Lethargie. Allein scheint manches oft zu weit, geteiltes Glück und mal auch halbes Leid. Wo brauchst du auf, wo kamst du an? Jetzt bist du hier, nur darauf kommt es an. Doch hab keine Angst, hab keine, keine Angst, hab keine. Niemand ist hier alleine, irgendwer wird bei dir sein. Keine Angst, hab keine, keine Angst, hab keine. Niemand ist hier alleine, wir sind da. Komm, komm, komm, komm mit uns. Ich nehme dich mit, ich halte dich. Lass dich fallen, ich fang dich, wo du auch immer hin willst. Ich werde immer bei dir sein. Wir nehmen dich mit, wir halten dich. Komm, lass dich fallen, wir fangen dich, wo du auch immer hin willst. Fürchte dich mit. Ich nehme dich mit, ich halte dich. Komm, lass dich fallen, ich fang dich, wo du auch immer hin willst. Wir nehmen dich mit, wir halten dich. Komm, lass dich fallen, wir fangen dich, wo du auch immer hin willst. Fürchte dich nicht. Doch hab keine Angst, hab keine, keine Angst, hab keine. Niemand ist hier allein.